steig doch in die Gondel mit mir ein. Ja, das ist ein Vergnügen, wir halten uns und fliegen ganz atemlos ins Glück hinein. Und pausenlos spielt dazu die Musik. Digerick, digerick, digerick. Das alte Lied von Liebe und vom Glück. Digerick, digerick, digerick. Wir schauen uns an und lachen. Ich schlage vor, wir machen die nächste Fahrt gleich noch mal mit. Das Laune macht alles, lernt und lacht. Komm, jetzt geht es los. Ja, Kinder, so ein Riesenrad ist fein. Komm, steig doch in die Gondel mit mir ein. Ja, das ist ein Vergnügen. Wir halten uns und fliegen ganz atemlos ins Glück hinein. Und pausenlos spielt dazu die Musik. Digerick, digerick, digerick. Das alte Lied von Liebe und vom Glück. Digerick, digerick, digerick. Wir schauen uns an und lachen. Ich schlage vor, wir machen die nächste Fahrt gleich noch mal mit.